Weitel Fernsprecher Breitestraße 108 bis 110 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit der Aufschrift Kein Bock auf euch gegen Nazis und Zivilgesellschaft, Demo in Krefeld am 21.07.2007, achtet auf Ankündigungen. Darunter in kleinerer Schrift www.keinbockaufeuch.tk sowie eine E-Mail-Adresse. Auf der Rückseite des Fernsprechers ein weiteres Hinweisschild der Firma Bytel Software Solutions. Maßgeschneiderte Softwarelösungen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Und zwar gibt es das Ganze in Hammerhütte 23 in 53949 Dahlem-Basem. Und diese Menschen machen unter anderem Antiquitäten- und Adressverwaltung, Artikelverwaltung, Bildarchiv, CD-Verwaltung, Checklisten, Controlling-Instrumente, DVD-Verwaltung, Betragsstatistiken, Finanzverwaltung, Grundstücksverwaltung, Inventarverwaltung, Kunden- und Auftragsverwaltung, landwirtschaftliche Verwaltung, Literaturverwaltung, Materialverwaltung, Numismatikverwaltung, Philatelieverwaltung, Reisebüros, Software, Rezeptverwaltung, Trainingsmanager, Vereinsverwaltung, Weinverwaltung, Webseitenerstellung. Ansonsten hier in der Breitestraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.